kann man noch nicht schreien. Da kann man noch nicht schreien, da muss man leise sein. Leise. Schon alles klar, wir gehen weiter über Leichen, denn wir wollen ja was erreichen. Ja, ja, ja, ist schon alles klar, wir gehen weiter über Leichen, denn wir wollen ja was erreichen. Ja, ja, ja, ist schon alles klar, wir gehen weiter über Leichen, denn wir wollen ja was erreichen. Ja, ja, ja, ist schon alles klar, wir gehen weiter über Leichen, denn wir wollen ja was erreichen. Schon alles klar, wir gehen weiter über Leichen, denn wir wollen ja was erreichen. Hier ist mein letztes Geld, wo werde ich hingestellt? Wer hat den Text bestellt? Wo ist der Rest der Welt? Hier ist mein letztes Geld, wo werde ich hingestellt? Wer hat den Text bestellt? Wo ist der Rest der Welt? Allergrößter Wunsch wäre eine bessere Zukunft. Wir demonstrieren gegen Hartz IV. Gehen Sie doch arbeiten. Wer arbeitet, muss mehr haben als derjenige, der nicht arbeitet. Das muss man in Deutschland noch sagen dürfen. Alles andere ist Sozialismus. An den Bratwurstbuden machen die Besitzer seit gut einem Jahr eine erschreckende Beobachtung. Täglich kommen Menschen an die Mülleimer und suchen darin nach Essbarem. Das heißt, ich stehe um 4 Uhr morgens auf, um 6 Uhr in der Bahnhofsmission ein paar Stullen zu bekommen. Armut macht krank. Das Problem wird größer als krank. Das kann ich nicht leisten. Ich kann es mir nicht leisten. Das Problem wird größer als krank. Armut macht krank. Das kann ich nicht leisten. Ich kann es mir nicht leisten. Das Problem wird größer als krank. Armut macht krank. Das kann ich nicht leisten. Ich kann es mir nicht leisten. Das Problem wird größer als krank. Armut macht krank.